Erster an diesem Tag singt man ein Lied in Juda. Wir haben eine starke Stadt. Gott hilft uns. Er ist wie eine Mauer. Zweiter macht die Tore auf. Ein gutes Volk kommt herein. Dieses Volk ist treu. Dritter, unsere Gedanken sind fest. Du gibst uns immer Frieden. Wir vertrauen dir. Vierter, vertraut immer auf Jahwe. Jahwe ist ein starker Fels. Er ist für immer da. Fünfter, Gott hat die Leute oben besiegt. Er hat die hohe Stadt zerstört. Er warf sie ganz zu Boden. Sie liegt jetzt im Staub. Sechster, arme Leute treten auf die Stadt. Ihre Füße gehen darüber. Siebter, der Weg der guten Menschen ist flach. Du machst ihren Weg gerade. Achter, Jahwe, wir haben auf dich gewartet. Wir wollten deine Regeln lernen. Wir wollten deinen Namen loben. Neunter, in der Nacht wollte ich dich sehen. Mein Herz wollte dich sehr. Wenn du die Erde richtest, lernen die Menschen. Sie lernen, was richtig ist. Zehnter, wenn du schlechten Leuten verzeihst, lernen sie nichts. Sie tun Böses im Land. Sie sehen nicht, wie groß Jahwe ist. Elfter, Jahwe, deine Hand war stark. Aber sie sahen es nicht. Sie sollen es sehen und sich schämen. Dein Feuer wird deine Feinde verbrennen. Zwölfter, Jahwe, du wirst uns Frieden geben. Du hast alles für uns getan. 13. Jahwe, unser Gott, andere Herren waren unsere Chefs. Aber wir kennen nur dich. Wir loben deinen Namen. 14. Die Toten werden nicht leben. Sie stehen nicht auf. Du hast sie bestraft und zerstört. Niemand erinnert sich an sie. 15. Jahwe, du hast dein Volk größer gemacht. Du hast dich groß gemacht. Du hast das Land größer gemacht. 16. Jahwe, in Schwierigkeiten suchten sie dich. Sie beteten leise zu dir. Das war, als du sie bestraft hast. 17. Eine Frau bekommt ein Baby. Sie hat Schmerzen und schreit. So ging es uns, Jahwe, wegen dir. 18. Wir waren wie schwangere Frauen. Wir hatten Schmerzen. Aber wir haben nichts geboren. Wir konnten dem Land nicht helfen. Es kamen keine neuen Menschen. 19. Deine Toten sollen wieder leben. Meine Toten sollen aufstehen. Wacht auf und freut euch, ihr Toten im Staub. Dein Tau bringt Licht. Die Erde gibt die Toten zurück. 20. Komm, mein Volk, geh in deine Zimmer. Schließe deine Tür hinter dir. Versteck dich kurz. Warte, bis der Zorn vorbei ist. 21. Jahwe kommt von seinem Platz. Er wird die bösen Taten der Menschen bestrafen. Die Erde zeigt das Blut. Sie bedeckt die Toten nicht mehr.